der Flur. Ihr trübs als Wetter, fallt ihr Fluten auf mich los. Fallt ihr Fluten auf mich los. Stirbt, oh stirbt, ihr trübs als Wetter. Fallt ihr Fluten auf mich los. Stirbt, oh stirbt, ihr trübs als Wetter. Fallt ihr Fluten auf mich los. Flammen über mich zusammen. Schlagt ihr Unglücksflammen über mich zusammen. Stirbt ihr Feinde meiner Ruhe. Spricht mir doch Gott tröstlich zu. Ich bin dein Hort und Erretter, ich bin dein Hort und Erretter. Ich bin dein Hort, mein Hort und Erretter. Ich bin dein Hort und Erretter.